Wir denken heute an dich. Island Stewart, und vergessen werden wir dich nicht. Island Stewart, in Valhalla werden wir uns wiedersehen. Die Leben.